Abschnitt 22 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel, in welchem der Alte sich über sein Lieblingsthema verbreitet und eine Geschichte von einem wunderlichen Klienten erzählt. »Aha«, sagte der alte Mann, von dessen Äußeren der Schluss des letzten Kapitels eine kurze Schilderung gegeben, »aha, wer sprach von den Enns?« »Ich, mein Herr«, versetzte Herr Pickwick, »ich bemerkte, was für sonderbare alte Plätze das seien.« »Sie«, sagte der Alte verächtlich, »was wissen Sie von der Zeit, wo sich junge Leute in diesen einsamen Räumen einschlossen und lasen und nichts als lasen, Stunde für Stunde und Nacht für Nacht, bis ihr Verstand unter dem Druck ihrer mitternächtlichen Studien erstickte, bis ihre Geisteskräfte erschöpft waren, bis ihnen das Morgenlicht keine Erquickung, keine Gesundheit mehr brachte und sie unter der unnatürlichen Anstrengung, ihre Jugendkräfte den trockenen alten Büchern zu widmen, unterlagen? Kommen wir auf spätere Zeiten, auf ganz andere Tage. Was wissen Sie von dem allmählichen Dahinschwinden unter der verzehrenden Glut des Fiebers, von den großen Ergebnissen des schnellen Lebens und der Ausschweifung, welchen so viele in eben diesen Räumen zum Opfer gefallen sind? Wie viele Unglückliche, die vergebens um Gnade gefleht, glauben Sie, seien mit gebrochenem Herzen aus der Schreibstube des Gerichtsanwalts hinausgewankt, um eine Ruhestätte in der Themse oder eine Zuflucht im Gefängnisse zu finden? Das sind keine gewöhnlichen Häuser. Da ist nicht ein Brett im alten Getäfel, welches, wenn es die Gabe der Sprache und des Gedächtnisses hätte, nicht aus der Wand hervorspringen und seine Schreckensgeschichte, den Roman eines Lebens, Sir, den Roman eines Lebens erzählen könnte. So alltäglich sie auch jetzt aussehen mögen, so sage ich Ihnen, es sind seltsame alte Plätze, und ich möchte lieber irgendein Märchen mit einem furchtbar klingenden Namen hören, als die wahre Geschichte einer alten Zimmerreihe dieser Gebäude. Es lag etwas so Sonderbares in der plötzlichen Aufregung des Alten und dem Gegenstande, der sie hervorgerufen hatte, dass Herr Pickwick auf keine Erwiderung gefasst war. Der Alte milderte seine Heftigkeit, nahm den Seitenblick wieder an, der während dieser Aufregung verschwunden war, und fuhr fort. »Betrachten wir sie in einem anderen Lichte, dem alltäglichsten und am wenigsten romantischen. Welche schöne Plätze langsamer Marter sind es!« »Denken Sie sich den dürftigen Mann, welcher sein Alles zusetzt, sich an den Bettelstab gebracht und seine Freunde ausgepresst hat. Wie er das Gewerbe antritt, welches ihm nicht einen Bissen Brot zu verschaffen vermag. Die Erwartung, die Hoffnung, die Verzweiflung, die Furcht, das Elend, die Armut, die Vernichtung seiner Hoffnungen und das Ende seiner Laufbahn. Vielleicht der Selbstmord oder, noch schlimmer, der schuftige, zerlumpte Trunkenbold. Habe ich nicht recht, hey?« Und der alte Mann rieb sich die Hände und warf einen vergnügten Blick seitwärts, als ob es ihn freute, einen anderen Gesichtspunkt gefunden zu haben, aus welchem er seinen Lieblingsgegenstand betrachten könne. Herr Pickwick sah den Alten mit großer Neugierde an, und die übrigen Mitglieder der Gesellschaft lächelten, während sie still vor sich hinblickten. »Sprecht mir von euren deutschen Universitäten«, sagte das kleine Männchen. »Pah, pah, wir haben hierzulande Romantik genug, ohne eine halbe Meile weiter nachzugehen. Die Leute denken nur nicht dran.« »Ich wenigstens dachte noch nie an die Romantik dieses Ortes«, sagte Herr Pickwick lachend. »Das glaube ich gern«, erwiderte der kleine Alte. »So pflegte einer meiner Freunde zu sagen. Was ist denn Besonderes an diesem Zimmer?« »Seltsame alte Gemächer«, antwortete ich. »Keineswegs«, sagte er. »Sie sind einsam«, bemerkte ich. »Auch das ist's nicht«, erwiderte er. »Eines Morgens wurde er vom Schlage gerührt, als er eben seine Türe öffnen wollte. Er fiel mit dem Kopfe in einen Briefkasten und dort lag er 1,5 Jahre lang. Jedermann glaubte, er wäre aus der Stadt gezogen.« »Und auf welche Art fand man ihn endlich?«, fragte Herr Pickwick. »Das Gericht beschloss, die Türe aufbrechen zu lassen, da er seit 2 Jahren keinen Hauszins bezahlt hatte. Es geschah. Das Schloss wurde erbrochen und dem Pförtner, welcher die Türe öffnete, fiel ein sehr staubiges Gerippe in einem blauen Rock, kurzen schwarzen Beinkleidern und seidenen Strümpfen nach vorne in die Arme. Seltsam das, ziemlich seltsam, nicht wahr?« Und der kleine Alte neigte seinen Kopf noch mehr auf die Seite und rieb sich die Hände mit unaussprechlichem Behagen. »Ich weiß noch einen anderen Fall«, sagte der kleine Alte, als sein Kichern einigermaßen nachgelassen hatte, »der sich in Clifford's Inn zutrug. Der Bewohner einer Mansarde, ein schlimmer Kamerad, schloss sich in den Verschlag seiner Schlafkammer ein und nahm eine Dosis Arsenik. Der Hausmeister dachte, er sei durch die Latten gegangen, öffnete und nahm ein Verzeichnis seiner Habseligkeiten auf. Ein anderer kam, mietete die Zimmer, möblierte sie und zog ein. Sonderbar, er konnte nicht schlafen. Es war ihm überall unwohl und unbehaglich. Seltsam, sagte er, ich will das andere Zimmer zu meinem Schlafzimmer und dies zu meiner Wohnstube machen. Er traf die Veränderungen und schlief in der Nacht sehr gut, aber in kurzem fand er, dass er des Abends nicht lesen konnte. Er wurde ängstlich und unwohl, putzte unaufhörlich sein Licht und starrte im Zimmer umher. »Ich weiß nicht, was das ist«, sagte er, als er eines Abends vom Schauspiele nach Hause kam und den Rücken gegen die Wand gekehrt, um sich nicht einbilden zu können, dass jemand hinter ihm stehe, ein Glas kalten Grog trank. »Ich weiß nicht, was das ist«, sagte er, und in demselben Augenblicke blieb sein Auge auf dem Verschlag haften, welcher bisher immer verschlossen gewesen war, wobei ihn ein Schauder vom Kopfe bis zu den Füßen durchrieselte. »Ich habe dieses seltsame Gefühl schon früher gehabt«, sagte er. »Ich kann nicht anders denken, als mit diesem Verschlag muss es nicht richtig sein.« Er ermannte sich, nahm seinen Mut zusammen, zerschmetterte das Schloss mit dem Schüreisen, öffnete die Türe und siehe, da stand in der Ecke der letzte Mietsmann ganz aufrecht mit einem Fläschchen, das er fest in der Hand hielt, das Angesicht mit dem Gepräge eines schmerzhaften Todes gestempelt. Als der kleine Alte schwieg, sah er rings auf die aufmerksamen Gesichter seiner erstaunten Zuhörer mit dem Lächeln unheimlicher Freude. »Was für seltsame Dinge erzählen Sie uns da«, sagte Herr Pickwick, des alten Mannes Gesicht mit seinen Augengläsern genau prüfend. »Seltsam«, wiederholte der kleine Alte, »Unsinn. Sie halten sie für seltsam, weil sie nichts davon wissen. Sie sind kurzweilig, aber nicht außergewöhnlich.« »Kurzweilig?«, rief Herr Pickwick unwillkürlich. »Ja, kurzweilig. Oder sind Sie es etwa nicht?«, versetzte der kleine Alte mit einem satanischen Seitenblicke und ohne eine Antwort zu erwarten, fuhr er fort. »Ich weiß noch einen anderen Mann. Lasst einmal sehen. Ja, es mögen jetzt 40 Jahre sein, welcher eine alte, dumpfe, verspurte Reihe von Zimmern in einem der ältesten Inns mietete, die seit Jahren verschlossen waren und leer standen. Man erzählte sich eine Menge Altweibermärchen über die Wohnung und auf jeden Fall gehörte sie keineswegs zu den heitersten. Aber er war arm und die Zimmer kosteten keine große Miete, ein hinreichender Grund für ihn, wenn sie auch noch 10-mal schlimmer gewesen wären, als es wirklich der Fall war. Er musste einige nied- und nagelfeste, wurmstichige Hausgeräte mit annehmen, einen großen, verspurten Papierschrank mit großen Glastüren und einem grünen Vorhang dahinter. Ein ziemlich unnützes Ding für ihn, denn er hatte keine Papiere hineinzutun. Und was seine Garderobe anbelangte, so trug er sie so ziemlich vollständig bei sich, ohne sich sonderlich dadurch beschwert zu fühlen. Er hatte jedoch seine ganze Habe herbeischaffen lassen. Es war nicht ganz ein Karren voll und es im Zimmer auf eine Art verteilt, dass seine vier Stühle womöglich ein Dutzend vorstellen sollten. Abends saß er vor dem Fenster und trank das erste Glas von 2 Gallonen Whisky, die er einstweilen auf Kredit genommen hatte, wobei er Betrachtungen anstellte, ob er sie jemals bezahlen könnte, und wenn dieser Fall einträte, nach wie vielen Jahren dies wohl möglich wäre, als seine Augen auf die Glastüren des Papierschranks fielen. »Ach«, seufzte er, »wenn ich nicht genötigt gewesen wäre, dieses hässliche Ding da nach der Schätzung des alten Mäklers anzunehmen, so hätte ich mir für das Geld was Ordentliches anschaffen können.« »Ich will dir was sagen, alter Kamerad«, sprach er laut zu dem Schrank, »bloß weil er sonst niemanden hatte, mit dem er sprechen konnte. Wenn es nicht mehr kosten würde, dein altes Gerippe zu zerschlagen, als es je wert gewesen ist, so hätte ich in einem Nu Feuer aus dir gemacht.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als aus dem Innern des Kastens ein Laut hervorkam, der einem schwachen Ächzen glich. Es erschreckte ihn anfangs, aber nachdem er einen Augenblick nachgedacht hatte, bildete er sich ein, es müsste von irgendeinem jungen Manne im anstoßenden Zimmer herrühren, der vielleicht beim Mittagessen seinen Magen überladen hatte, weshalb er seinen Fuß auf die Feuerplatte setzte und das Schüreisen zur Hand nahm, um das Feuer anzuschüren. In diesem Augenblicke wurde der Laut wiederholt. Eine von den Glastüren öffnete sich ganz langsam und eine blasse, abgemagerte Gestalt in einem schmutzigen, abgetragenen Anzuge wurde sichtbar, welche aufrecht im Schranke stand. Die Gestalt war groß und hager und das Gesicht drückte Gram und Angst aus. Aber es lag etwas in der Farbe desselben und in dem fleischlosen, geisterhaften Aussehen der ganzen Erscheinung, was keinem Bewohner dieser Welt angehören konnte. »Wer sind Sie?« fragte der neue Mietsmann erbleichend, doch das Schüreisen mit der Hand aufhebend und auf das Gesicht des Geistes zielend. »Wer sind Sie?« »Wirf dieses Eisen nicht nach mir«, erwiderte die Gestalt. »Wenn du auch noch so richtig zieltest, so würde es doch ohne Widerstand durch mich hindurch in die Wand hinter mir fahren. Ich bin ein Geist.« »Und was wollen Sie denn hier?«, stammelte der Mietsmann. »In diesem Zimmer«, antwortete die Erscheinung, »wurde mein irdisches Glück vernichtet und ich und meine Kinder zu Bettlern gemacht. In diesem Schranke wurden die Papiere, welche mit den Jahren immer mehr anwuchsen, zu hohen Stößen aufeinander getürmt. In diesem Zimmer teilten, als ich vor Gram über fehlgeschlagene Hoffnungen gestorben war, 2 listige Harpien das Vermögen unter sich, um welches ich während eines ganzen elenden Lebens gestritten hatte und von dem zuletzt nicht ein Pfennig für meine unglücklichen Nachkommen übrig blieb. Ich schreckte sie von diesem Platze weg und besuchte nun seit jenem Tage jede Nacht, denn dies ist die einzige Zeit, in welcher es mir gestattet ist, auf die Erde zurückzukehren, den Schauplatz meines langen Elends. Dieses Zimmer gehört mir, überlass es mir. Wenn Sie sich's durchaus in den Kopf gesetzt haben, hier umzugehen, erwiderte der Mietsmann, welcher während dieser prosaischen Erzählung des Geistes Zeit gehabt hatte, sich zu sammeln, so will ich mit dem größten Vergnügen Ihren Wünschen entsprechen. Wollen Sie aber wohl so gefällig sein, mir eine Frage zu erlauben? »Sprich«, sagte die Erscheinung ernst. »Wohlan denn«, begann der Mietsmann, »ich beziehe meine Bemerkung nicht persönlich auf Sie, weil sie auf alle Geister, von denen ich je gehört habe, gleich anwendbar ist. Aber es will mich etwas sonderbar bedünken, dass Ihr, da Ihr doch Gelegenheit habt, die schönsten Plätze auf der Erde zu besuchen, denn vermutlich seid Ihr doch nicht auf irgendeinen bestimmten Raum beschränkt, dass Ihr, sage ich, immer gerade auf diejenigen Plätze zurückkehrt, wo Ihr am unglücklichsten gewesen seid. Wahrhaftig, du hast ganz recht, an das habe ich nicht gedacht«, versetzte der Geist. »Sie sehen«, fuhr der Mietsmann fort, »das ist ein sehr unwohnliches Zimmer. Dem äußeren Anschein nach zu urteilen, möchte ich fast behaupten, dieser Schrank ist nicht ganz frei von Wanzen. Und ich meine wirklich, Sie könnten weit wohnlichere Aufenthaltsorte finden. Vom Londoner Klima nichts zu sagen, denn dieses ist vornweg nicht das angenehmste.« »Sie haben ganz recht, Sir«, sagte der Geist höflich, »das ist mir bis jetzt noch nicht eingefallen, aber ich will nun sogleich eine Luftveränderung vornehmen.« Und wirklich begann seine Gestalt, während er noch sprach, zu verschwinden, und bald waren seine Beine unsichtbar geworden. »Und wenn Sie«, rief ihm der Mietsmann nach, »wenn Sie die Güte haben wollen, auch die übrigen Damen und Herren, welche in alten leeren Häusern spuken, darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich irgendwo anders weit besser befinden dürften, so würden Sie der menschlichen Gesellschaft eine sehr große Wohltat erzeigen.« »Das will ich tun«, erwiderte der Geist, »wir müssen in der Tat sehr dumme Wichte sein, und ich begreife gar nicht, wie wir so töricht sein konnten.« Mit diesen Worten verschwand der Geist, und was noch merkwürdiger ist, fügte der Alte mit einem schlauen Blick auf die Gesellschaft hinzu, »er kam nicht wieder.« »Das ist nicht so übel, wenn es wahr ist«, bemerkte der Mann mit den Mosaikknöpfen, eine frische Zigarre anzündend. »Wenn«, rief der Alte mit einem Blicke der tiefsten Verachtung, »ich glaube«, setzte er sich zu Lowton wendend hinzu, »er würde beinahe behaupten, meine Geschichte von dem seltsamen Klienten, den wir hatten, als ich in der Schreibstube eines Gerichtsanwalts war, sei auch nicht wahr. Er sollte mich nicht Wunder nehmen.« »Ich unterstehe mich nicht, überhaupt etwas darüber zu sagen, denn ich habe die Geschichte noch nie gehört«, bemerkte der Besitzer der Mosaikverzierungen. »Ich wünschte, Sie erzählten sie, Sir«, sagte Herr Pickwick. »Oh ja, tun Sie es«, bat Lowton. »Es hat Sie noch niemand gehört als ich, und ich habe Sie beinahe rein vergessen.« Der Alte sah sich rings an der Tafel um, und sein Blick hatte etwas Furchtbareres als je. Es war, als ob er über die Spannung triumphierte, die auf allen Gesichtern lag. Dann begann er, mit der Hand sein Kinn streichend und zur Decke emporsehend, als ob er die Begebenheiten in sein Gedächtnis zurückzuführen suchte, wie folgt. Des alten Mannes Erzählung von dem seltsamen Klienten. »Es liegt wenig daran«, sagte der Alte, »wo oder auf welche Weise ich diese kurze Geschichte aufgefangen habe. Wenn ich sie übrigens in derjenigen Ordnung erzählen wollte, in welcher sie zu meiner Kenntnis kam, so müsste ich in der Mitte beginnen und, nachdem ich an den Schluss gekommen wäre, zum Anfang zurückkehren. Es genügt, wenn ich bemerke, dass sich einige von den darin vorkommenden Vorfällen unter meinen eigenen Augen zugetragen haben. Was die übrigen betrifft, so weiß ich, dass sie sich wirklich zutrugen, und es sind noch mehrere Personen am Leben, welche sich derselben nur zu wohl erinnern werden. In dem Borough High Street bei der St. George Kirche und auch auf derselben Seite steht, wie die meisten Leute wissen, das kleinste unserer Schuldgefängnisse, Marshalsea. Ob es gleich in späteren Zeiten bei weitem nicht mehr der schmutzige und unflätige Winkel war, der es früher gewesen, so hat es doch auch in diesem verbesserten Zustand wenig Verführerisches für den Ausschweifenden und wenig Tröstliches für den Unbesonnenen. Der zum Tode verurteilte Verbrecher in Newgate hat einen ebenso geräumigen Hofraum, um sich Bewegung zu machen und frische Luft zu schöpfen, als der zahlungsunfähige Schuldner im Marshalsea-Gefängnis. Es kann Einbildung von mir sein, oder vielleicht vermag ich, den Platz nicht von den alten Erinnerungen zu trennen, die sich daran knüpfen, aber dieser Teil von London ist mir in der Seele zuwider. Die Straße ist breit, die Läden sind geräumig, das Geräusch der vorüberrasselnden Fuhrwerke, die Fußtritte eines ununterbrochenen Menschenstromes, das ganze laute, geschäftige Treiben des Verkehrs, ertönt in ihr von Morgen bis Mitternacht. Aber die Nebenstraßen sind schlecht und eng. Armut und Ausschweifung liegen eitern in den vollgepfropften Gässchen. Mangel und Elend sind in dem engen Gefängnisse zusammengesperrt. Eine finstere, düstere Luft scheint, wenigstens in meinen Augen, auf dem Ganzen zu lasten und ihm ein trübes, schmutziges Aussehen zu geben. Manche Augen, die seitdem schon lange im Grabe geschlossen sind, haben diesen Schauplatz ziemlich unbesorgt betrachtet, wenn sie zum ersten Mal das Tor des alten Marchancy-Gefängnisses überschritten, denn die Verzweiflung kommt selten mit dem ersten schweren Schlag des Schicksals. Der Mensch hat Vertrauen auf unerprobte Freunde. Er erinnert sich der vielen Anerbietungen, die ihm von seinen lustigen Kameraden so freigebig gemacht wurden, als er ihrer nicht bedurfte. Er hat Hoffnung, die Hoffnung der glücklichen Unerfahrenheit. Und wenn er auch vom ersten Schlage niedergebeugt wird, so keimt sie in seinem Busen und blüht für eine kurze Zeit, bis sie unter dem zerstörenden Einfluss der Enttäuschung und Verlassenheit dahinschwindet. Wie bald blickten dieselben Augen tief eingesunken und glanzlos aus dem Gesichte hervor, welches vom Hunger abgezehrt und von der Einsperrung bleich geworden war, in Tagen, wo es nicht bloß Redensart war, wenn man sagte, die Schuldner vermodern im Gefängnis ohne Hoffnung auf Erlösung und ohne Aussicht auf Freiheit. Diese Abscheulichkeit besteht in ihrer vollen Ausdehnung nicht mehr, aber es ist noch genug von ihr vorhanden, um Dinge herbeizuführen, welche das Herz zerreißen. Es sind jetzt 20 Jahre, als eine Mutter mit ihrem Kind so gewiss, als der Morgen kam, Tag für Tag an dem Gefängnistore sich zeigte. Oft kamen sie nach einer schlaflosen Nacht voll Elend und Qual eine ganze Stunde zu früh, und dann ging die junge Mutter traurig wieder weg, führte das Kind nach der alten Brücke und nahm es auf den Arm, um ihm das im Licht der Morgensonne erglühende Wasser zu zeigen und durch den Anblick der lärmenden Vorbereitungen zum Geschäft und Vergnügen, welchen der Fluss in dieser frühen Tagesstunde darbietet, Unterhaltung und Freude zu machen. Aber bald setzte sie es nieder, verbarg das Gesicht in ihrem Halstuche und ließ den hervorbrechenden Tränen freien Lauf. Denn kein Ausdruck von Teilnahme oder Lust leuchtete aus diesem abgemagerten Krankengesichte. Erinnerungen hatte es nicht viele, aber sie waren sämtlich von derselben Gattung. Alle knüpften sich an die Armut und das Elend seiner Eltern. Stundenweise saß es auf den Knien seiner Mutter und beobachtete mit kindischem Mitgefühle die Tränen, welche sich über ihre Wangen stahlen, und dann schlich es sich still in einen dunklen Winkel und schluchzte sich in den Schlaf. Die raue Wirklichkeit des Lebens mit so vielen von seinen traurigsten Entbehrungen, Hunger und Durst und Kälte und Mangel, hatte es seit der ersten Dämmerung seiner Vernunft in seiner ganzen Ausdehnung erfahren, und ob es gleich die Gestalt eines Kindes hatte, so fehlte ihm doch der leichte Sinn, das freundliche Lachen und die funkelnden Augen. Der Vater und die Mutter sahen das Kind und dann einander mit Gedanken des furchtbarsten Seelenschmerzes an, denen sie keine Worte zu geben wagten. Der gesunde, starke Mann, welcher sonst beinahe jede Anstrengung hätte ertragen können, schwand unter dem lastenden Druck der Einsperrung und der ungesunden Luft eines vollgepfropften Gefängnisses sichtlich dahin. Die zarte Frau wankte unter den vereinigten Wirkungen körperlicher und geistiger Leiden, die im Grabe entgegen an des Kindes Herz nagte der Tod. Der Winter kam und mit ihm die kalte, regnerische Witterung, die so viele Wochen lang anhält. Das unglückliche Weib hatte sich in ein armseliges Zimmer in der Nähe des Ortes, wo ihr Gatte gefangen saß, zurückgezogen, und obgleich die Veränderung durch ihre zunehmende Armut notwendig gemacht worden war, so fühlte sie sich doch jetzt glücklicher, denn sie war ihm näher. 2 Monate lang wartete sie und ihr Kind regelmäßig alle Morgen auf das Öffnen des Tores. Eines Tages erschien sie zum ersten Male nicht. Am anderen Morgen kam sie, aber sie war allein, das Kind war tot. Diejenigen, welche mit kaltem Herzen von den Verlusten des Armen als einer glücklichen Erlösung für die Hingeschiedenen und einer segensreichen Erleichterung für die Hinterbliebenen reden, wissen wenig von dem Schmerz solcher Verluste. Ein stiller Blick der Liebe und Achtung, wenn sich alle anderen Augen kalt von uns abwenden, das Bewusstsein, dass wir uns der Teilnahme und Liebe eines Wesens erfreuen, wenn alle anderen uns verlassen haben, ist ein Anhalt, eine Stütze, ein Trost in der tiefsten Betrübnis, welche kein Reichtum erkaufen, keine Gewalt gewähren kann. Das Kind war stundenlang zu seiner Eltern Füßen gesessen, die kleinen Händchen geduldig gefaltet und das abgezehrte, bleiche Gesicht gegen sie gerichtet. Sie hatten es von Tag zu Tag dahin welken sehen, und obgleich sein kurzes Dasein ein freudenloses gewesen und es jetzt den Frieden und die Ruhe gefunden hatte, die ihm, so jung es noch war, in dieser Welt versagt waren, so waren es doch seine Eltern, und sein Verlust drang ihnen tief ins Herz. Diejenigen, welche das veränderte Gesicht der Mutter betrachteten, sahen es deutlich, dass der Tod ihren Drangsalen und ihrem Elend bald ein Ende machen musste. Die Mitgefangenen ihres Gatten mochten sich ihm in seinem Gram und Jammern nicht aufdringen und überließen ihm das kleine Gemach, das er bisher mit zwei Leidensgefährten geteilt hatte, allein. Seine Gattin bewohnte es mit ihm und ohne Schmerz, aber auch ohne Hoffnung, welkte sie langsam dem Grabe zu. Eines Abends war sie in ihres Gatten Armen ohnmächtig geworden. Er hatte sie ans offene Fenster getragen, um sie durch die Luft wieder ins Leben zurückzurufen, als ihm das Licht des Mondes, welches auf ihr Gesicht fiel, eine Veränderung in ihren Zügen zeigte, welche ihn so sehr ergriff, dass er gleich einem hilflosen Kind unter ihrem Gewichte wankte. »Setze mich nieder, George«, sagte sie mit matter Stimme. Er tat es, und sich neben sie setzend, bedeckte er sein Gesicht mit seinen Händen und brach in Tränen aus. »Es ist sehr hart, George, dich zu verlassen«, sagte sie, »aber es ist der Wille Gottes, und du musst dich um meinetwillen darein ergeben. Ach, wie danke ich ihm, dass er unser Kind zu sich genommen. Es ist jetzt glücklich und im Himmel. Was würde es hier getan haben ohne seine Mutter?« »Du darfst nicht sterben, Maggie, du darfst nicht sterben«, sagte der Gatte aufspringend. Er ging hastig auf und nieder und schlug sich mit der geballten Faust vor den Kopf. Dann setzte er sich wieder neben sie, nahm sie in seine Arme und sagte ruhiger: »Ich bitte dich, sei guten Muts, liebes Kind, du wirst dich wieder erholen.« »Nimmermehr, George, nimmermehr«, sagte die Sterbende. »Sorge dafür, dass sie mich neben mein armes Kind hinlegen, aber versprich mir, wenn du je diesen traurigen Ort verlassen und reich werden wirst, uns in einem stillen ländlichen Kirchhof weit, weit von hier, sehr weit von hier begraben zu lassen, wo wir im Frieden ruhen können. Willst du mir das versprechen, lieber George?« »Ich verspreche es, ich verspreche es«, sagte der Mann, sich leidenschaftlich vor ihr auf die Knie werfend. »Rede mit mir, Marie, nur ein Wort, einen Blick, nur einen.« Er verstummte, denn der Arm, welcher seinen Nacken umschlungen hielt, wurde steif und schwer. Ein tiefer Seufzer rang sich aus der abgezehrten Gestalt, die in seinen Armen lag. Die Lippen bewegten sich und ein Lächeln spielte auf ihrem Gesicht, aber die Lippen waren bleich und das Lächeln verzog sich zu einem fürchterlichen Starrblick. Er war allein auf der Welt. In der Stille und Einsamkeit seines elenden Gemachs kniete der unglückliche Mann in der darauffolgenden Nacht vor der Leiche seines Weibes und rief Gott zum Zeugen eines furchtbaren Eidschwurs an, dass er von Stunde nur darauf ausgehe, ihren und seines Kindes Tod zu rächen, dass er von nun an bis zum letzten Augenblicke seines Lebens alle seine Kräfte nur diesem einen Zwecke widmen wolle, dass seine Rache langwierig und fürchterlich und sein Hass ewig und unauslöschlich sein solle und dass er den Gegenstand desselben bis an die Grenzen der Welt verfolgen wolle. Die höchste Verzweiflung und eine übermenschliche Leidenschaft hatten in dieser einen Nacht auf seinem Gesicht und in seiner ganzen Gestalt solche Verheerungen angerichtet, dass seine Leidensgefährten vor ihm zurückbebten, als er an ihnen vorüberkam. Seine Augen waren mit Blut unterlaufen und hervorgetrieben, sein Gesicht war todesbleich und sein Körper wie unter der Last der Jahre gebeugt. In der Heftigkeit seines Seelenschmerzes hatte er seine Unterlippe beinahe ganz durchbissen. Das Blut war am Kinn niedergeflossen und hatte sein Hemd und sein Halstuch befleckt. Keine Träne, kein Klagelaut entfloh ihm, aber der unstete Blick und die regellose Hast, mit welcher er im Hofe auf und ab rannte, verrieten das Fieber, das in seinem Busen brannte. Ohne Verzug musste der Leichnam aus dem Gefängnis entfernt werden. Der verlassene Gatte empfing diese Mitteilung mit vollkommener Ruhe und billigte die Anordnungen, die man deshalb traf. Beinahe sämtliche Bewohner des Gefängnisses hatten sich versammelt, um der Wegschaffung der Leiche beizuwohnen. Sie wichen auf beiden Seiten zurück, als der unglückliche Witwer erschien, der rasch vorwärts schritt und auf einem kleinen eingefassten Platze nahe am Gefängnistore von den übrigen entfernt stehen blieb. Die Menge hatte sich aus einem angeborenen Zartgefühl zurückgezogen. Der grobe Sarg wurde langsam auf den Schultern fortgetragen und eine Totenstille herrschte unter den Anwesenden, die nur durch die lauten Wehklagen der Weiber und den Widerhall der Tritte der Träger auf dem Steinpflaster unterbrochen wurde. Sie erreichten den Ort, wo der Arme stand, und machten Halt. Er legte seine Hand auf den Sarg, zog mechanisch das Tuch an, womit er bedeckt war, und winkte ihnen, weiterzugehen. Die Schließer im Eingange des Gefängnisses nahmen ihre Hüte ab, als die Leiche vorübergetragen wurde, und im nächsten Augenblicke schloss sich das schwere Tor hinter dem Zuge. Der Arme sah mit einem gläsernen Blick auf die Menge und fiel mit seiner ganzen Schwere zu Boden. Viele Wochen lang lag er Tag und Nacht in den wildesten Fieberträumen, aber das Bewusstsein seines Verlustes und die Erinnerung an sein Gelübde verließ ihn keinen Augenblick. Unaufhörlich wechselten die Szenen vor seinen Augen. Schauplatz folgte auf Schauplatz und Ereignis auf Ereignis. Mit der Blitzesschnelle des Wahnwitzes, aber alle knüpften sich auf die eine oder andere Weise an den großen Gegenstand, mit welchem sein Geist beschäftigt war. Er segelte über die grenzenlose Fläche des Ozeans. Die Wolken über ihm waren blutrot und die wilden Wasser kochten und schäumten in furchtbarer Wut auf allen Seiten. Ein anderes Schiff fuhr vor ihm her, das gegen den heulenden Sturm mit aller Kraft ankämpfte. Die Segel flatterten zerrissen vom Maste und das Verdeck war voll von Gestalten, welche hin und her geworfen wurden, indessen sich ungeheure Wellen jeden Augenblick über ihm brachen und ihre Opfer in die rauchende See schwemmten. Sie fuhren durch das brüllende Gewässer mit einer Eile und Gewalt, der nichts widerstehen konnte, und den Stern des vorderen Schiffes zerschmetternd, drückten sie es in den Grund. Aus dem furchtbaren Wirbel, der das sinkende Wrack umschäumte, stieg ein so lautes und durchdringendes Geschrei empor, das fürchterliche Angstgeschrei hunderter Unglücklicher, die in den Wellen ertranken, dass es das Wutgebrüll der Elemente übertäubte und hallte und wiederhallte, bis es die Luft, das Firmament und den Ozean zu durchdringen schien. Doch was war das? Der alte Graukopf, welcher aus dem Wasser emportauchte, mit dem Blicke des Todeskampfes und dem Angstgeschrei um Hilfe von den Wellen gepeitscht. Ein Blick und er war über Bord gesprungen und arbeitete sich mit Riesenkraft durch die wilde See. Er schwamm auf denselben zu. Er war hart an ihm. Es waren seine Züge. Der Alte sah ihn kommen und suchte ihm vergeblich zu entrinnen. Aber er fasste ihn fest um den Leib und zog ihn in die Tiefe nieder. Hinunter, hinunter mit ihm, 50 Klafter tief. Seine Anstrengungen wurden schwächer und schwächer, bis sie endlich ganz aufhörten. Er war tot. Er hatte ihn getötet und seinen Schwur gehalten. Barfuß und allein ging er über den brennenden Sand einer ungeheuren Wüste. Der Sand versetzte ihm den Atem und blendete ihn. Die feinen Körnchen drangen durch alle Poren seiner Haut und reizten ihn beinahe bis zum Wahnsinn. Kolossale Massen aus dem gleichen Stoff schritten, vom Winde getragen und von der brennenden Sonne durchglüht, in der Ferne gleich Säulen lebendigen Feuers dahin. Die Gebeine eines Menschen, der in der traurigen Wüste umgekommen, lagen zerstreut zu seinen Füßen. Ein furchtbarer Glanz beleuchtete alles, was ihn umgab, und soweit sein Auge reichte, begegnete es nur Bildern des Schreckens und Entsetzens. Vergeblich sich anstrengend, mit der am Gaumen klebenden Zunge einen Angstruf hervorzustoßen, lief er wahnsinnig weiter. Mit übernatürlicher Kraft ausgestattet, wartete er durch den Sand, bis er von Ermattung und Durst erschöpft bewusstlos zu Boden sank. Welch eine erfrischende Kühle belebte ihn wieder! Was für ein murmelnder Laut war das Wasser! Es war wirklich ein Quell, und der klare, frische Strom ergoss sich zu seinen Füßen. Er trank in tiefen Zügen, warf seine schmerzhaften Glieder auf den Rasen und sank in einen erquickenden Schlummer. Der laut sich nähernder Fußtritte erweckte ihn. Ein alter Mann mit grauen Haaren wankte vorwärts, um seinen brennenden Durst zu löschen. Er war es wieder. Er schlang seine Arme um des alten Mannes Leib und hielt ihn zurück. Er krümmte sich in furchtbaren Krämpfen und schrie nach Wasser, denn es bedurfte nur eines Tropfens, sein Leben zu fristen. Aber er hielt den Alten fest und weidete sich mit gierigem Auge an seinem Todeskampf, und als das leblose Haupt auf die Brust hinsank, stieß er den Leichnam mit den Füßen von sich. Als ihn das Fieber verließ und sein Bewusstsein wiederkehrte, war er auf einmal reich und frei. Er vernahm, dass sein Vater, welcher ihn im Gefängnis hatte sterben lassen wollen, welcher diejenigen, die ihm teurer waren als sein eigenes Leben, an Mangel und Gram, die ihn keine Arznei zu heilen vermag, hatte sterben lassen, tot in seinem Daunenbette gefunden worden sei. Derselbe war fest entschlossen gewesen, seinen Sohn als Bettler auf der Welt zurückzulassen, aber auf seine Gesundheit und Kraft pochend hatte er die Enterbung hinausgeschoben, bis es zu spät war. Und nun mochte er in der anderen Welt die Zähne knirschen bei dem Gedanken an den Reichtum, den ihm seine Versäumnis hinterlassen hatte. Dazu erwachte er, und zu noch mehr, nämlich zur Erinnerung an den Zweck, für den er jetzt leben sollte, und zur Erinnerung daran, dass sein Feind seines eigenen Weibes Vater war, der Mann, welcher ihn ins Gefängnis geworfen und welcher seine Tochter und ihr Kind, die zu seinen Füßen um Gnade gefleht, vor die Türe gestoßen hatte. Oh, wie verwünschte er die Schwäche, die ihn noch hinderte, sich aufzumachen und für seine Rachepläne tätig zu sein. Er ließ sich von dem Schauplatze seines Verlustes und Elendes wegführen und wählte sich einen ruhigen Wohnplatz an der Meeresküste, nicht in der Hoffnung, seinen inneren Frieden und seine Seligkeit wiederzufinden, denn beide waren für immer entflohen, sondern seine gesunkenen Kräfte wieder zu heben und über seinen Lieblingsplan nachzudenken. Und hier warf ihm auch irgendein böser Geist die erste Gelegenheit zu der furchtbarsten Rache in den Weg. Es war Sommer. In seine finsteren Gedanken vertieft, verließ er früh am Abend seine einsame Wohnung und verfolgte einen schmalen Pfad zwischen den Klippen nach einem wilden und einsamen Ort, der auf seinen Streifereien seine Einbildungskraft besonders erregt hatte. Er setzte sich auf verwitterte Felstrümmer und blieb dort, das Gesicht mit den Händen bedeckt, stundenlang, oft bis die Nacht völlig hereingebrochen war und die langen Schatten der zürnenden Klippen über seinem Kopf alles um ihn her in dichter Finsternis verhüllt hatten. Hier saß er an einem ruhigen Abend in seiner gewohnten Stellung, bisweilen seinen Kopf erhebend, um den Flug einer Seemöwe zu beobachten oder mit seinen Blicken den prächtigen Rosenstreifen zu verfolgen, der in der Mitte des Ozeans anfing und bis zu seinem äußersten Rande hinzulaufen schien, wo die Sonne eben unterging, als die tiefe Stille des Orts durch einen lauten Hülferuf unterbrochen wurde. Er lauschte, ob er auch recht gehört habe, als sich der Ruf mit noch größerer Stärke wiederholte, und schnell aufspringend eilte er in die Richtung fort, aus welcher derselbe gekommen war. Das Vorgefallene erklärte sich auf einen Blick selbst. Einige zerstreute Kleidungsstücke lagen am Strand, der Kopf eines Menschen zeigte sich in geringer Entfernung von der Küste über den Wellen, und ein alter Mann lief in Todesangst die Hände ringend auf und nieder und schrie um Hilfe. Der Wiedergenesene, dessen Kräfte nun wieder so ziemlich hergestellt waren, warf den Rock weg und eilte der See zu, um sich hineinzustürzen und den Ertrinkenden ans Ufer zu ziehen. »Eilen Sie, Sir, um Gottes Willen, eilen Sie! Helfen Sie im Namen des Höchsten! Es ist mein Sohn!« rief der Greis im Wahnsinne der Angst, als er auf ihn zulief. »Mein einziger Sohn, und dort stirbt er vor den Augen seines Vaters!« Auf das erste Wort, das aus dem Munde des Alten kam, hemmte der Fremde seinen Schritt und blieb mit übereinander geschlagenen Armen regungslos vor ihm stehen. »Großer Gott«, rief der Greis, sich plötzlich erinnernd, »Heiling«, der Fremde lächelte und schwieg. »Heiling«, sagte der Alte in wildem Ton, »mein Kind, Heiling, mein liebes Kind, sehen Sie«, und nach Atem ringend deutete der unglückliche Vater auf den Ort, wo der Jüngling um sein Leben kämpfte. »Horch«, sagte der Alte, »er ruft wieder, er lebt noch. Heiling, retten Sie ihn, retten Sie ihn!« Der Fremde lächelte wieder und blieb regungslos wie eine Bildsäule. »Ich habe Unrecht an Ihnen gehandelt«, rief der Alte, auf die Knie sinkend und seine Hände faltend. »Rächen Sie sich, nehmen Sie mein Alles, mein Leben, stoßen Sie mich mit dem Fuße ins Wasser, und wenn die menschliche Natur den Widerstand unterdrücken kann, so will ich sterben, ohne eine Hand oder einen Fuß zu rühren. Tun Sie es, Heiling, tun Sie es, aber retten Sie meinen Sohn. Er ist so jung, Heiling, und soll schon sterben.« »Hören Sie«, sagte der Fremde, den Alten fest beim Handgelenke fassend, »ich will Leben für Leben, und hier ist eines. Mein Kind starb vor den Augen seines Vaters einen weit qualvolleren Tod, als der junge Verschwender des Vermögens seiner Schwester jetzt einen stirbt, während ich spreche. Sie lachten ihrer Tochter ins Gesicht, als der Tod schon seine Knochenhand ausgereckt hatte, lachten damals unserer Leiden. Was sagen Sie jetzt dazu? Sehen Sie dorthin!« Mit diesen Worten deutete der Fremde auf die See. Ein schwacher Schrei drang von dort herüber. Die letzte Anstrengung des Sterbenden bewegte die spielenden Wellen auf wenige Sekunden, und der Ort, wo er in sein frühes Grab gesunken war, von dem übrigen Wasser nicht mehr zu unterscheiden. 3 Jahre waren verflossen, als an der Haustüre eines Londoner Anwalts, den damals das Publikum als einen Mann kannte, welcher in der Übernahme von Rechtsgeschäft nicht sehr bedenklich war, ein Mann aus einem Wagen stieg und den Advokaten in einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen wünschte. Obgleich der Frühling seines Lebens offenbar noch nicht ganz vorüber war, so hatte er doch ein blasses, eingefallenes und abgehärmtes Gesicht, und es bedurfte der scharfen Beobachtungsgabe des Geschäftsmannes nicht, um auf einen Blick zu bemerken, dass Krankheit oder Kummer mehr zur Veränderung seines Äußeren beigetragen als der bloße Zahn der Zeit in doppelt so viel Jahren, als er auf sich haben mochte, hätte hervorbringen können. »Ich wünschte, Sie übernehmen ein Rechtsgeschäft für mich.« Der Anwalt verbeugte sich dienstfertig und sah auf ein großes Paket, welches der Herr in der Hand hatte. Der Fremde bemerkte den Blick und fuhr fort. »Es ist kein gewöhnliches Geschäft«, sagte er, »auch sind diese Papiere nicht ohne langwierige Bemühungen und große Kosten in meine Hand gekommen.« Der Anwalt warf einen noch neugierigeren Blick auf die Papiere, und der Fremde löste die Schnur, welche sie zusammenhielt, und legte eine Menge Verschreibungen mit einigen Abschriften, Urkunden und anderen Dokumenten vor. »Auf diese Papiere«, fuhr der Klient fort, »erhob, wie Sie finden werden, der Mann, dessen Namen Sie tragen, eine Reihe von Jahren hindurch große Summen. Es bestand eine stillschweigende Übereinkunft zwischen ihm und dem Manne, der sie ursprünglich in den Händen gehabt hatte und von dem ich nach und nach das Ganze um das Drei- und Vierfache des Nominalwertes gekauft habe, dass diese Pfandscheine von Zeit zu Zeit erneuert werden sollten, bis eine bestimmte Reihe von Jahren verflossen wäre. Eine solche Übereinkunft ist aber nirgends bestimmt ausgedrückt. Er hat in neuerer Zeit viele Verluste erlitten, und wenn diese Schuldbriefe auf einmal eingelöst werden sollten, so würden sie ihn zugrunde richten. »Das Ganze beläuft sich auf etliche 1000 Pfund«, sagte der Anwalt, einen Blick auf die Papiere werfend. »So ist es«, antwortete der Klient. »Was sollen wir tun?«, fragte der Geschäftsmann. »Was tun?« erwiderte der Klient mit plötzlicher Heftigkeit. »Sie sollen jeden Kunstgriff des Gesetzes anwenden, der in ihrer Gewalt steht, jeden Kniff gebrauchen, den der Scharfsinn auszudenken und die Bosheit durchzuführen vermag, gute Mittel wie schlechte, den offenen Druck des Gesetzes und die ganze Schlauheit eines scharfsinnigen Praktikers. Ich möchte ihn einen qualvollen, langsamen Tod sterben lassen, ihn zugrunde richten, sein Hab und Gut an mich bringen und ihn von Haus und Hof vertreiben, dass er in seinen alten Tagen sein Brot vor den Türen betteln und in einem gemeinen Kerker sterben muss. »Aber die Kosten, mein Wertester, die Kosten von all dem«, erwiderte der Anwalt, als er sich von seinem ersten Erstaunen erholt hatte. »Wenn der Beklagte ein ruinierter Mann ist, wer wird die Kosten bezahlen, Sir?« »Nennen Sie irgendeine Summe«, sagte der Fremde, während seine Hand vor innerer Aufregung so heftig zitterte, dass er kaum die Feder halten konnte, welche er bei diesen Worten ergriff. »Irgendeine Summe, und Sie sollen sie haben. Scheuen Sie sich nicht, sie zu nennen, ich werde sie nicht zu groß finden, sobald ich meinen Zweck erreiche.« Der Anwalt nannte aufs Geratewohl eine bedeutende Summe, die er als Vorschuss nötig haben würde, um sich gegen die Möglichkeit eines Verlustes zu decken, aber mehr in der Absicht, sich zu überzeugen, wie weit sein Klient wirklich zu gehen gesonnen wäre, als in der Hoffnung, seine Forderung bewilligt zu sehen. Der Fremde schrieb für den ganzen Betrag eine Anweisung an seinen Bankier und ging. Sie wurde gehörig honoriert, und da der Anwalt dadurch seinen fremden Klienten als einen verlässlichen Mann erkannte, schritt er mit allem Ernst ans Werk. Mehr als 2 Jahre lang saß Herr Heiling seit dieser Zeit ganze Tage in seiner Schreibstube über den Papieren, welche sich immer mehr anhäuften, und las mit freudestrahlenden Augen die dringenden Vorstellungen, die Bitten um einen kleinen Aufschub, weil somit der Schuldner seinem unvermeidlichen Untergang entgegeneilen würde, Briefe, welche immer häufiger wurden, als einmal eine Forderung nach der anderen eingeklagt worden. Auf alle Gesuche um eine kurze Nachsicht erfolgte nur eine einzige Antwort. Das Geld müsse bezahlt werden. Haus und Hof samt allem, was dazu gehörte, ward nach und nach bei den zahlreichen Exekutionen, welche jetzt angeordnet wurden, weggenommen, und der alte Mann hätte unfehlbar ins Gefängnis wandern müssen, wenn er sich nicht der Wachsamkeit der Gerichtsboten durch die Flucht entzogen hätte. Der unversöhnliche Hass Heilings wurde durch den Erfolg seiner rachsüchtigen Bemühungen nicht nur nicht befriedigt, sondern durch das Elend, welches er über sein Schlachtopfer verhängte, noch mehr gesteigert. Als er die Flucht des alten Mannes vernahm, kannte seine Wut keine Grenzen. Er knirschte mit den Zähnen vor Ingrimm, zerraufte sich das Haar und stieß schreckliche Flüche gegen die Männer aus, welche mit der Verhaftung beauftragt waren. Nur die wiederholte Versicherung, dass man des Flüchtlings gewiss habhaft werden würde, beruhigten ihn einigermaßen. Nach allen Richtungen wurden Spione ausgesendet, alle möglichen Ränke in Anwendung gebracht, um seinen Zufluchtsort zu entdecken, aber es war alles vergeblich. Ein halbes Jahr verfloß und er war immer noch nicht aufgefunden. Endlich erschien eines Abends spät Heiling, von dem man seit mehreren Wochen nichts mehr gesehen hatte, in der Privatwohnung seines Anwalts und ließ ihm sagen, ein Herr wünsche ihn augenblicklich zu sprechen. Noch ehe der Anwalt, welcher ihn von oben an der Stimme erkannt hatte, seinen Bedienten befehlen konnte, ihn heraufzuführen, war der Klient schon oben an der Treppe und drang blass und atemlos ins Besuchszimmer. Nachdem er die Türe geschlossen hatte, um von niemand gehört zu werden, sank er in einen Armstuhl und sagte mit leiser Stimme, »Psst, ich habe ihn endlich gefunden.« »Was Sie sagen«, erwiderte der Anwalt, »das ist schön, mein Wertester, sehr schön. Er hält sich in einer erbärmlichen Wohnung in Lambton Town versteckt«, sagte Heiling. »Es ist vielleicht ebenso gut, dass wir ihn aus den Augen verloren, denn er hat dort die ganze Zeit über im größten Elend gelebt, und er ist arm, sehr arm.« »Sehr gut«, erwiderte der Anwalt, »Sie wünschen natürlich, dass die Verhaftung morgen früh vorgenommen werde?« »Ja«, versetzte Heiling, »doch halten Sie.« »Nein, erst übermorgen. Sie erstaunen, dass ich Sie verschieben will«, setzte er mit schrecklichem Lächeln hinzu. »Aber ich hatte es vergessen. Übermorgen feiert er einen Jahrstag. Wir wollen ihn dann festnehmen.« »Ganz gut«, antwortete der Anwalt. »Wollen Sie die Instruktion für den Gerichtsboten niederschreiben?« »Nein, er soll herkommen, abends 8 Uhr. Ich will ihn dann begleiten.« Sie kamen am bestimmten Abend zusammen, setzten sich in eine Mietkutsche und ließen an der Ecke der alten Pancrasstraße halten, wo das Arbeitshaus des Kirchspiels steht. Es war schon ganz dunkel geworden, als sie dort ausstiegen, und nachdem sie an der düsteren Mauer, welche sich am Veterinärspital hinaufzieht, hingegangen waren, traten sie in eine kleine Nebenstraße, welche Little College Street genannt wird, oder wenigstens damals so genannt wurde, und die, wie sie auch jetzt beschaffen sein mag, in jenen Tagen still und einsam genug war, da sie fast nichts anderes als Moorgrund und Sümpfe in ihrer Umgebung hatte. Nachdem Heiling die Reisekappe, die sein Haupt bedeckte, halb über das Gesicht heruntergezogen und sich in seinen Mantel gehüllt hatte, blieb er vor dem erbärmlichsten Häuschen der ganzen Straße stehen und pochte leise an die Tür. Sie ward augenblicklich von einer alten Frau geöffnet, welche sich höflich vor dem Ankömmling verbeugte, indem sie durch ihre Miene zu verstehen gab, dass sie ihn erkannte. Heiling flüsterte dem Gerichtsboten zu, er möchte unten zurückbleiben, schlich leise die Treppe hinauf und trat rasch in das Vorderzimmer. Der Gegenstand seiner Nachforschungen und seines unversöhnlichen Hasses, jetzt ein abgelebter Greis, saß vor einem nackten, tannenen Tische, auf welchem ein elendes Talglicht brannte. Er schrak beim Eintritte des Fremden zusammen und stand zitternd von seinem Sitze auf. »Was gibt es wieder, was gibt es wieder?« rief der Alte. »Was für ein neues Elend kommt über mich? Was bringen Sie mir?« »Ein Wort mit Ihnen«, erwiderte Heiling, und während er sprach, setzte er sich an das andere Ende des Tisches, und Mantel und Kappe zurückschlagend enthüllte er seine Züge. Der alte Mann schien plötzlich der Sprache beraubt, er fiel rücklings auf seinen Stuhl und die Hände zusammenschlagend starrte er mit dem Blicke des Entsetzens und der Furcht auf die Erscheinung. »Heute sind es 6 Jahre«, sagte Heiling, »dass ich Ansprüche habe auf das Leben, welches Sie mir für dasjenige meines Kindes schulden. Vor der leblosen Hülle Ihrer Tochter, alter Mann, schwur ich, von nun an nur der Rache zu leben. Nie habe ich auch nur auf einen Augenblick meinen Zweck aus den Augen verloren. Denn wenn es der Fall gewesen wäre, so würde mir ein einziger Gedanke an Ihren leidenden Blick der Ergebung, als sie dahinschied, oder an das sterbende Antlitz unseres unschuldigen Kindes meine Aufgabe ins Gedächtnis gerufen haben. Meiner ersten Handlung der Vergeltung werden Sie sich erinnern. Dies ist meine letzte.« Der alte Mann schauerte zusammen und seine Hände fielen kraftlos an seiner Seite nieder. »Morgen verlasse ich England«, fuhr Heiling nach einer kurzen Pause fort. »Heute Nacht noch übergebe ich Sie dem lebendigen Tode, welchem Sie geopfert haben, einem hoffnungslosen Gefängnis.« Er sah dem alten Manne ins Antlitz und schwieg. Dann hielt er ihm das Licht vors Gesicht, stellte es sachte wieder nieder und verließ das Zimmer. »Es wäre gut, wenn Sie nach dem alten Manne sehen würden«, sagte er zu dem Weibe, als er die Tür öffnete und dem Gerichtsboten winkte, ihm auf die Straße zu folgen. »Ich glaube, es ist ihm nicht wohl.« Das Weib verschloss die Türe, eilte hastig die Treppe hinauf und fand ihn entseelt. Der Schlag hatte ihn getötet. Unter einem einfachen Grabstein auf einem der stillsten und abgelegensten Kirchhöfe in Kent, wo wilde Blumen durch das Gras schimmern und die liebliche Landschaft der Umgegend die schönste Stelle im Garten Englands bildet, ruhen die Gebeine der jungen Mutter und ihres lieblichen Kindes. Aber die Asche des Vaters mischt sich nicht mit der ihrigen, und von jener Nacht an erhielt der Anwalt auch nicht mehr den entferntesten Aufschluss über das weitere Schicksal seines seltsamen Klienten. Als der Alte seine Erzählung beendigt hatte, trat er an einen hölzernen Nagel in einer Ecke des Zimmers, nahm seinen Hut und Überrock und schritt, ohne weiter ein Wort zu sagen, langsam hinaus. Da der Herr mit den Mosaikknöpfen eingeschlafen und der größere Teil der Gesellschaft in das unterhaltende Geschäft vertieft war, geschmolzenen Talg in ihren Grog träufeln zu lassen, so verließ Herr Pickwick unbemerkt das Zimmer, berichtigte seine und Herrn Wellers Zeche und ging sofort in Gesellschaft mit diesem Herrn zur Haustüre der Elster hinaus. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. April 2025.